Damit die Beziehung zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden maximal profitabel für die Arbeitnehmer ist, also für diejenigen, die Firmen besitzen und Aktien und Konten auf Steuerparadiesinseln, braucht der Kapitalismus einen Überschuss an Arbeitgebenden. Es muss mehr Menschen geben, die arbeiten müssen, als es Arbeitsplätze gibt. Denn entsteht zum Beispiel eine neue Firma oder wird eine Innovation auf den Markt gebracht, dann muss es ja Menschen geben, die dort arbeiten, Produkte herstellen, Mails schreiben, in Meetings sitzen, Sachen organisieren, putzen, Klopapier bestellen, das neue Produkt verpacken und verschiffen und so weiter. Hätten alle Menschen eine Arbeit, würde also der Traum der Vollbeschäftigung tatsächlich wahr, wäre die Suche nach Arbeitgebenden für die Arbeitnehmenden sehr mühsam. Sie müssten kompetente Menschen davon überzeugen, in ihr Unternehmen zu kommen. Sie müssten sogar den Reinigungskräften gute Arbeitsbedingungen anbieten, damit sie ihnen die Klos sauber machen. Vielleicht würden sie auch niemanden finden, der für sie arbeitet. Dann müssten sie die Innovation verwerfen, das Unternehmen schließen, der neue Beitrag zum Wirtschaftswachstum bliebe aus.